Blätter zurück zu dem ersten Kapitel. Ersten Kapitel. Ja, ich wuchs auf in einem dreckigen Viertel. Umgeben von Gaunern, von Nuggies und Freaks. Ich hing schon als Kind jeden Tag auf der Street. Für mich normal. Bis andere sagten, da lebt nur der Abschaum. Schwer zu begreifen, dass Menschen deswegen auf dich herabschauen. Ich dachte, wir wären alle gleich, aber das war nicht mehr als ein Wunschtraum. Kein Wunder, dass Kids aus der unteren Schicht manchmal alles kaputt hauen. Träumte vom Batze vom Geld, wollte mir Sachen bestellen. Hatte beschissene Jobs und entwickelte so meinen Hass auf die Welt. Hass auf mich selbst, den Nerds in der Schule verpasste ich Shell. Doch mag die Novelle, weil ich damals dachte, ich schaffe es, so andere in Schatten zu stellen. Wieder nur Stress ohne Grund. Wollte Respekt von den Jungs. Doch eigentlich wollte ich nur weg von dem Elend und Dreck um mich rum. Jahrelang schuften. Jetzt kauf ich mein Ticket direkt aus der Höhe. Steig in den Flieger und blicke zurück. Vergess halt den Ärger und Frust. Ich will kein Magerquark, na na, komm, gib mir die Waffe. Komm, pack den Sirup oben drauf, gleich zwei, drei Flaschen. Schon seit der Schulzeit am Hass. Gib mir den Good Life und ab. Ich hab Homies auf der Street und manche sind zur Zeit im Knast. Ich will kein Magerquark, na na, komm, gib mir die Waffe. Komm, pack den Sirup oben drauf, gleich zwei, drei Flaschen. Schon seit der Schulzeit am Hass. Gib mir den Good Life und ab. Ich hab Homies auf der Street und manche sind zur Zeit im Knast. Ich denk an die Homies aus früheren Tagen. Wir waren wie Brüder, die für einen da sind. Liefen vor Kopf so wie Automotoren. Doch Jahre vergehen, aus den Augen verloren. Das erste Mal Bier. Das erste Mal Party bis morgens um vier. Das erste Mal talken und alle Gedanken an Sorgen verlieren. Das erste Mal Weed, kapierten nicht mehr, was um uns geschieht. Waren sofort verliebt, nur manche von uns ein bisschen zu viel. So wurde Liebe zum Fluch, diente nur für den Konsum. Kriegten im letzten Moment noch die Kurve und kamen dann wieder auf Spur. Doch Homies sind gestürzt, hatte kein Glück, hatte keinen Rückhalt. Hingen mit so vielen Motherfuckers ohne Rückgrat. Griffe zu der Flasche, wurde nie wieder nüchtern. Bittere Pillen bis ins Grab. Immer nur chill mit dem Geld vom Staat. Immer nur fliehen, als die Decke nicht nach. Jetzt seh ich sie mit den Pennern im Park. Was für ein trauriger Anblick. Sie erkenne dich nicht mehr. Wurde zufällig verballert, denn assigen Gammler, die Welt ist nicht fair. Ich will kein Magerquark, na na, komm, gib mir die Waffe. Komm, pack den Sirup oben drauf, gleich zwei, drei Flaschen. Schon seit der Schulzeit am Hass. Gib mir den Good Life und ab. Ich hab Homies auf der Street und manche sind zur Zeit im Knast. Ich will kein Magerquark, na na, komm, gib mir die Waffe. Komm, pack den Sirup oben drauf, gleich zwei, drei Flaschen. Schon seit der Schulzeit am Hass. Gib mir den Good Life und ab. Ich hab Homies auf der Street und manche sind zur Zeit im Knast. Ich will kein Magerquark, na na. Na na, ich will kein Magerquark, na na. Na na, ich will kein Magerquark, na na. Na na, ich will kein Magerquark, na na. Na na.